Apropos Fernsehen, sehen Sie auch Westfernsehen? Das wird bei uns nicht gerne gesehen. Ja, das, das glaube ich gern. Wird nicht gern gesehen. Aber allgemein wird's doch gesehen. Ja, ja, vor der Glotze. Ja.